Hoffmann heißt das, das ist Association for Financial Markets in Europe. Kennen Sie das? Mhm. Da sitzen ja, also es ist ja Interessenverband von den ganzen Finanzmarktakteuren, das heißt, da sitzen von den ganzen Banken, Deutsche Bank oder französischen Banken und so weiter, sitzen da die ganzen Leute drin und beeinflussen munterfröhlich die europäische Finanzpolitik. Unter anderem haben die ja auch die Europäische Zentralbank dazu gebracht, die griechischen Ramsch-Aktien auf dem Sekundärmarkt wieder aufzukaufen. Hm. Ne? Mhm. Ja, also ich weiß nicht, inwieweit es, auf jeden Fall gab es ein eigenes Interesse der Europäischen Zentralbank auch. Naja klar, die Europäische Zentralbank ist ja laut EU-Vertrag erstmal unabhängig, soll sie ja sein. Ist sie auch. Nee, ist sie in dem Fall eben nicht mehr, weil die AFME eben die Europäische Zentralbank dazu gebracht hat, die Ramsch-Aktien auf dem, die Ramsch-Anleihen von Griechenland auf dem Sekundärmarkt aufzukaufen. Die Banken haben dementsprechend mit dem besten guten Gewissen Griechenland Anleihen, die Ramsch-Status hatten, aufgekauft, weil sie wussten, dass sie an die EZB wieder loswerden, und zwar zu guten Konditionen. Dementsprechend haben die AFME quasi die Europäische Zentralbank, die laut Verträgen echt unabhängig sein muss, auf ihre Art und Weise beeinflusst. Und da wollte ich Sie dazu fragen, was Sie glauben, was das für Konsequenzen hat. Wir können uns duzen hier. Ah, okay, was du glaubst, was das für Konsequenzen hat. Und ob de facto die Europäische Zentralbank schon so weit von den Finanzmarktakteuren gezwungen werden kann, so zu funktionieren. Also quasi, ist die Europäische Zentralbank noch als unabhängig zu bezeichnen oder nicht? Ich finde die Darstellung nicht richtig. Okay. Vielleicht hast du auch falsch verstanden. Nein. Wenn so ein Gremium, in dem die führenden europäischen Banken sitzen, sich mit einem Interesse an die Europäische Zentralbank wenden und die Europäische Zentralbank einen Beschluss fasst, der danach aussieht, dass es die Bedienung des Interesses dieses Bankenkonsortiums ist, dann kann man daraus nicht nur den Schluss ziehen, den du gezogen hast, sondern kann man auch den Schluss ziehen, nein, nicht kann, muss man den Schluss ziehen. Oder erstmal die Frage stellen, ich fasse mal so, welches Interesse hat denn die Europäische Zentralbank gehabt, diese Ramsch-Papiere aufzukaufen? Wenn man dem nachgeht, dann kommt man darauf, dass die Europäische Zentralbank andere Gründe hatte, diese Papiere aufzukaufen, als die Ackermänner und Co. es in ihrem Interesse formuliert haben. Die Ackermänner und Co. wollten natürlich durch den Aufkauf verhindern, dass die Papiere, die sie bei sich in den Tresoren hatten, sich radikal entwerten, damit ihre Bilanzsumme runtergeht und sie damit Schwierigkeiten haben mit ihrer eigenen Geschäftspolitik. Ein rein immanentes finanzkapitalistisches Interesse. Das war nicht das Interesse der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat das Interesse gehabt, durch den Aufkauf solcher Papiere, entweder direkt über die griechische Bank oder über die Banken, also über die griechische Zentralbank oder über die Privatbanken, dafür zu sorgen, dass der Anschein der Bonität der griechischen Papiere weiterhin existiert und damit der Staatsbankrott der griechischen Regierung, des griechischen Staates nicht vollzogen werden muss. Deswegen haben sie das ja auch flankiert mit einem Sparprogramm. Die europäischen Staaten mit der Europäischen Zentralbank mit einem Sparprogramm flankiert. Das kam nicht von den Ackermännern. Also die europäische Aktion war erstens dafür zu sorgen, dass der Bankrott nicht vollzogen wird. Zweitens ein Sparprogramm zu initiieren, was, wie ich vorhin schon gesagt habe, wieder Vertrauen in den griechischen Haushalt setzen sollte. Und natürlich hat auch die Europäische Zentralbank ein Interesse daran, Das aber auch nicht dasselbe ist von den Ackermännern. Dass das Finanzkapital, das europäische Finanzkapital, nicht in einen neuen Kollaps hineingerät durch die Entwertung nicht der griechischen, sondern auch der spanischen, portugiesischen, italienischen und so weiter Papiere. Aber nicht, weil sie so freundlich sein will zu den Ackermännern, sondern weil sie das Finanzkapital insgesamt in Funktion halten will. Das ist der Zusammenhang. Warte mal, ich soll erst mal Sie sagen, ob Sie da... Ich habe es schon verstanden, ja. Aber es ist doch eines von den absoluten Grundprinzipien von der Europäischen Zentralbank, dass sie doch keine Staatsanleihen aufkaufen, oder? Ja, diese Grundprinzipien sind dazu, dass man sie über den Haufen wirft. Das Maastricht-Programm hieß mal ursprünglich, die Verschuldung der einzelnen Staaten hat sich an folgende Kriterien zu orientieren. Das haben die beschlossen über den Haufen geworfen, weil das passte nicht mehr zu der Krisenlage. Also die müssen ihre Politik, sei es die der einzelnen Staaten mit ihrer Verschuldung, sei es die europäische Verschuldung, sei es die Politik der Europäischen Zentralbank, natürlich jeweils dem Krisenszenario anpassen. Ja, da gibt es ja auch ein Grundgesetz, dass in Notfallsituationen, wie es ja jetzt genannt wird. Ja, und wenn der Paragraph nicht im Grundgesetz gestanden hätte, dann hätten Sie ihn nachher mit Mehrheit reingetan. Dafür sind Grundgesetze da, dass man sie mal so formuliert, wie es der Lage entspricht. Also, noch einen Satz dazu. Es müsste deutlich geworden sein, was ich da über Symbiose gesagt habe. Das ist das politische Interesse in wechselseitiger Abhängigkeit zum Privatinteresse des Finanzkapitals. Und du hast daraus gemacht, und das ist falsch, die Europäische Zentralbank steht unter der Fuchtel von Ackermännern. Das stimmt nicht. Einverstanden soweit? Ja. Gut. Was mich noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob das die anderen ja auch interessiert. Das werden die schon sagen. Okay. Und wenn es nicht interessiert, reicht es ja auch. Ob du nochmal dieses Paket, was da geschnürt wurde, nochmal in seinen Bestandteilen nochmal kurz ein bisschen erklären könnten. Welches Paket? Das Sparpaket? Das Sparpaket. Nee, nicht das Sparpaket, sondern... Das Rettungspaket. Das Rettungspaket. Das Rettungspaket für Griechenland. Oder welches? Genau. Das besteht ja zum Teil aus EU-Geldern und zum Teil aus IWF-Geldern. Also ja. Irgendwie, der IWF hat ja gesagt, sie geben die Hälfte von dem, was die EU-Staaten geben, nochmal um drauf. Ja. So, was ist jetzt deine Frage? Was interessiert dich jetzt daran? Der Zusammenhang Europa-IWF? Nee, das, naja. Das ist aber schon ein Problem. Naja, IWF ist halt einfach die ältere Institution. Ja, das ist nicht nur das. Das ist immerhin die Institution, in der die Amis das Sagen haben. Und das ist schon ein Problem. Okay. Aber ich weiß nicht genau, was jetzt die Stoßrichtung deiner Frage ist. Welche finanziellen Mittel genau auferlegt wurden, um Griechenland jetzt zu erretten? Oder vielleicht ist es nicht. Also, ich weiß die Details nicht. Mir sind aber andere Sachen an der Sache wichtiger als die Details. Ich sage das einfach mal, obwohl das vielleicht ein bisschen neben deiner Frage liegt. Wichtig daran ist, dass auf diese Art, dass in diesem Programm, jetzt rede ich mal nur von dem europäischen Teil des Rettungsprogramms für Griechenland, die europäischen führenden Staaten, allen voran Deutschland und Frankreich, zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union einem anderen Staat ihren Haushalt diktiert haben. In einer der letzten und wichtigsten Abteilungen nationaler Hoheit, die sich alle europäischen Staaten vorbehalten haben, musste Griechenland in der Lage einknicken. Musste sagen, ja, wir geben den Haushalt, unseren Haushalt und große Teile unserer Wirtschaftspolitik geben wir frei dem Zugriff der konkurrierenden europäischen Nationalstaaten. Das ist etwas, was die Europäische Union in der Vergangenheit immer wieder in neue Konkurrenzen und Zerwürfnisse getrieben hat. Griechenland konnte nicht anders in der Situation, als zu sagen, okay, wir müssen diese Vorgaben erfüllen, die in dem Sparprogramm uns auferlegt worden sind. Sonst legen die Europäer den Rettungsfonds, über den wir zum Teil in der ersten Abteilung deiner Frage geredet haben, nicht auf. Und wir müssen den Staatsbankrott erklären, was immer das dann auch heißt. Das ist die eine Sache, die mir wichtig ist. Da ist was Neues in Europa eingerissen. Da ist eine neue Qualität des Hineinregierens der führenden europäischen Staaten, der großen, der mächtigsten europäischen Staaten, in die kleinen eingerissen. Übrigens hat das dann gleich Merkel zum Teil mit Zustimmung, zum Teil mit Ablehnung von Sarkozy dazu hergenommen, zu sagen, wir machen daraus gleich ein Gesetz. Wir machen eine neue Abteilung europäischer Ordnung, dass alle Staatshaushalte von uns genehmigt werden müssen. Wie denn das? Wie denn das? Das ist insofern interessant, weil es zugleich auch deutlich macht, was eigentlich der Kern des Rettungsprogramms für Griechenland ist und was der Grund des griechischen Staatsbankrotts ist. Der Kern des Rettungsprogramms ist, jetzt unabhängig von einzelnen Maßnahmen und unabhängig davon, ob diese Maßnahmen es tatsächlich bringen. Ich rede jetzt bloß von der europäischen Rettungsabsicht. Griechenland soll weiterhin als Teil des europäischen Marktes erhalten bleiben. Als Teil des europäischen Marktes heißt für Griechenland nicht so sehr, griechisches Kapital kann seine Produkte europaweit verkaufen, sondern heißt vielmehr umgekehrt. Die führenden europäischen Kapitale, Nationalökonomien und Kapitale, wollen weiterhin Griechenland als Absatzsphäre für sich erhalten. Und dazu haben sie Griechenland seit seinem Eintritt in die EU, seit der Einführung des Euros auch in die griechische Zirkulation zugerichtet. Die Griechen hatten mit dem Eintritt in den europäischen Markt eine unlösbare Aufgabe. Das, was immer so schön klingt. Jetzt sind wir eine große Gemeinschaft und ein riesengroßer Markt steht uns offen. Hieß für das griechische Kapital, was es damals noch gab, es hat sich in der Konkurrenz zu den führenden kapitalistischen Unternehmungen im industriellen Bereich, im Dienstleistungsbereich, im Finanzbereich zu bewähren. Und es hat es nicht hingekriegt. Diese Konkurrenz, diese entgrenzte Konkurrenz, haben halt die übrigen Staaten, allen voran Deutschland, Frankreich und ein bisschen Italien, so sehr gewonnen, dass sie Griechenland zu einem Absatzmarkt für sich zugerichtet haben und immer mehr griechisches Kapital übernommen haben oder die Griechen Teile ihres Kapitals, zum Teil auch Staatskapital, verkaufen mussten. Und diese Lage wollten Frankreich, Deutschland in erster Linie mit ihrem Rettungsprogramm für Griechenland erhalten. Nichts anderes als das. Was das für die Griechen bedeutet, also jetzt das griechische Volk, das weiß man. Was die an Rentenkürzungen, an Lohnkürzungen, an Kürzungen von Staatssubventionen und so weiter zu dulden haben, das kann man ja nachlesen, da muss man bloß mal ein bisschen rumgoogeln. Aber diesen Zweck, den kriegt man nicht raus, wenn man da rumgoogelt. Ich will noch eine weitere Sache sagen, auch wenn die auch ein bisschen neben deiner Frage liegt, die mir aber auch wichtiger ist als die einzelnen Bestandteile. Die einzelnen Bestandteile ordnen sich dann diesem Zweck unter, weißt du? Was hat der IWF da zu suchen? Ist doch eine europäische Sache. Was hat der IWF da zu suchen? Es gab sogar in den Anfängen der griechischen Staatsverschuldung, als die griechischen Staatsschulden prekär waren und die Amerikaner gesagt haben, das machen wir gemeinsam von europäischer Seite, nein, da sollen die Amerikaner sich nicht reinmischen. Das machen wir alleine. Die Tatsache, dass es die Amerika, dass es der IWF zusammen mit Europa gemacht hat, mit der Europäischen Zentralbank und den übrigen europäischen Nationalstaaten, heißt, diese Krise hat einen Umfang erreicht, der ein Rettungsprogramm erforderlich macht, dass die europäischen Staaten selbst mit einer Verschuldung, in der sie sich von allen Regeln ihrer sonstigen Verschuldung verabschiedet haben, nicht stemmen konnten. Das verweist auf das Ausmaß der Notwendigkeit der Rettung, dass der IWF daran teilnehmen musste, also sie sozusagen ihre Rettungskompetenzen mit dem größten Konkurrenten auf dem Weltmarkt, mit Amerika als führender Macht im IWF, teilen mussten. Das scheint mir daran wichtig. Welche Konsequenzen das hat, das weiß ich auch nicht, muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Aber das heißt nur, ihr merkt, was da alles durcheinander geraten ist. Innerhalb Europas, aber auch zwischen den konkurrierenden Mächten. Die Hilfsaktion des IWF, also einer Institution, in der Amerika führend ist, wird natürlich auch nicht ganz ohne die Berücksichtigung amerikanischer Interessen erfolgt sein. Also selbstlose Hilfe liegt keinem der kapitalistischen Staaten nahe. Sie haben wohl auch den Eindruck gehabt, wir müssen mit erheblichen IWF-Geldern dafür sorgen, dass nicht nur Griechenland nicht bankrott geht, sondern dass sich daraus nicht eine Bankrottwelle ergibt. Ihr erinnert euch, es war sofort richtig so im Domino-Verfahren davon die Rede, der nächste ist Portugal, dann Spanien, dann Irland, dann Italien und so weiter. Das hätte aber bedeutet, dass umgekehrt natürlich Europa als Markt für Amerika für eine Zeit lang ausgefallen ist. Weil Markt heißt immer, da muss Wachstum sein, damit die anderen da was kaufen können. Das ist jetzt die Formulierung der Interessen. Wie das ausgeht, muss man abwarten. Ich habe eine Frage zu den Widerstandsperspektiven gegen diese Sparpakete. Also in Griechenland haben wir irgendwie zu einigen Generalstreiks oder irgendwie Anstände oder so. Und die Frage ist, also bringt das irgendwas oder ist vielleicht das der Grund, warum es diese Sparpakete gibt? Und was könnte halt in Deutschland passieren, dass sie, zum Beispiel heute habe ich gelesen, irgendwie die Wohnräume für ALG-2-Empfänger sollen halbiert werden. Und, also es sind ja schon ziemlich heftige Sachen, die auch jeden Tag irgendwie in im Z aufstehen. Ja, sicher. Also was, wie können die Leute halt reagieren? Was könnte da für eine Strategie sein und was könnten auch Reaktionen halt sein dagegen? Zwei Fragen sind das. Erstens Griechenland, zweitens Deutschland. Griechenland hat sich eine Zeit lang so angehört für interessierte Betrachter von Widerstandsaktionen, denen man nicht auf den Grund geht, sondern wo man bloß die Form betrachtet und da brennt was und da wird ein Molotow-Cocktail geschleudert und man nimmt das bereits schon für eine großartige Aktion, ohne sich zu fragen, warum machen die das, welche Ziele verfolgen die eigentlich. Da muss man zweierlei zu sagen. Ich bin jetzt auch kein ausgefuchster Kenner der griechischen Szene. Ich habe bloß Folgendes mitgekriegt. Die griechischen Gewerkschaften, und zwar in unterschiedlicher Weise, zwar aber alle, haben sich mit Protest der griechischen Regierung angeschlossen mit dem Argument, wir müssen Griechenland retten. Die griechischen Gewerkschaften haben daraus einen Beweis ihrer Sorge vom Gewerkschaftsstandpunkt, ihrer Sorge um den griechischen Staat gemacht. Da ist richtig schön der Nationalismus der griechischen Gewerkschaften deutlich geworden. Und die sind nun mal das Hauptprotestpotenzial gewesen. Deswegen war nach ersten Geschichten auch in Griechenland nichts weiter zu hören. Die kleinen linken und kommunistischen Abteilungen haben dort leider ohnehin keine Rolle gespielt. Also, das ist die erste Abteilung, die man einfach mal festhalten muss. Da hat es die griechische Regierung hingekriegt, einen nationalen Notstand seinem Volk zu verkaufen und als seine Sache zu präsentieren. Das wurde auch in den Tagesschauen, im deutschen Fernsehen ständig gesagt, wie kriegen wir das hin, haben die kleinen Leute gesagt, die sogenannten kleinen Leute. Dem Volk als seine Sache zu verkaufen, wir müssen Griechenland wieder retten und dafür müssen wir Opfer bringen. Und die Gewerkschaften haben das dort mitgemacht. Unterschiedlicher Abstufung, unterschiedlicher Intensität, unterschiedlichem Protest. Deswegen hört man da jetzt auch nichts mehr von. So, jetzt Deutschland. Das Interessante an deiner Frage war, du hast zu Griechenland gefragt, was war da los? Und zu Deutschland hast du nicht gefragt, was ist hier los, sondern was könnte hier sein. Frag doch hier auch mal, was ist hier los? Erstmal. Weil die Frage, was könnte hier sein, ist nicht ohne die Frage, was ist hier los, zu beantworten. Weil wir wollen uns ja nicht irgendwas ausdenken. Wir wollen ja gucken, wie reagieren die Leute hier auf das Sparprogramm. Und da ist eigentlich in deiner Frage, in deiner konjunktivischen Frage, was könnte man hier tun, eigentlich das Eingeständnis enthalten. Im Augenblick stehen die deutschen Bürger bei aller Unzufriedenheit, bei allem Protest gegen die Kürzungen, die ihnen jetzt im Sparprogramm auferlegt werden. Doch ziemlich geschlossen hinter einer nationalen Führung, die eben nicht nur aus der CDU besteht und der FDP, sondern in die sich alle Parteien teilen. Deutschland muss die Krise bewältigen und muss aus der Krise gestärkt hervorgehen. Das ist das Programm, das alle Parteien im Bundestag auf unterschiedlicher Weise, aber geschlossen vertreten und die Leute hierzulande offensichtlich dem Standpunkt, den die Merkel neulich mal geäußert hat, wenn wir zusammenhalten, kriegen wir das wieder hin, teilen. Das ist die Lage. Daraus ergeben sich mehrere Fragen. Die erste Frage heißt, wie kann das denn sein, dass die Leute schlucken? Die zweite Frage ist, was muss man den Leuten sagen, damit sie es nicht schlucken? Die Frage muss man sich stellen. Aber die gehen natürlich weit über das hinaus, was ich hier erzählt habe. Und ich würde ganz gerne erstmal weiter an dem Zeug arbeiten, was ich erzählt habe. Wir können ja vielleicht nachher, ich nehme an, dass noch 1000 Fragen sind zu dem sachlichen, dass wir nachher nochmal auf deine Fragen zurückkommen, ob da sich irgendwelche Schlussfolgerungen daraus ergeben. Aber erstmal, weißt du, ist mir aufgefallen, bei Griechenland sagst du, was war denn da los? Und hier fragst du nicht, was ist hier los? Weiß man ja ungefähr, was los ist. Naja, aber erklären muss man das doch. Die Benennung ist ja nicht die Erklärung. Aber stellen wir es vielleicht wirklich erst einmal einen Moment zurück. weil ich glaube, dass zu dem ganzen Komplex Finanzkrise, was ich dazu erzählt habe, noch zig Fragen oder Einwände oder Bemerkungen sind. Sebastian. Also eigentlich sind zwei Fragen und die sozusagen der Wunsch, dass du vielleicht nochmal ausführst, zwei Sachen, die so ein bisschen an mir vorbeiratterten. Das eine ist sozusagen Krise 1, hast du gesagt, das war nicht das Problem der Liquidität der Banken, sondern auch nicht die sozusagen Qualität des Geldes, sondern die Quantität. Ich kann das jetzt genau umgekehrt verwechseln. Und das zweite ist sozusagen die Frage nach der Inflation, die man immer wieder liest und wo sich mir die Frage stellt, wenn die Banken es schaffen, sozusagen dem Staat eine Verschuldung zu verkaufen, die sozusagen für sie wieder bares Geld ist, sei es durch die sozusagen Borgen oder Geldschöpfung bei der EZB, ist dann die sozusagen die Angst, die in den Feuilletons oder in Wirtschaftsnachrichten immer beschworen wird vor der Inflation, da nicht genau der Knackpunkt, also sozusagen eine Geldentwertung, weil man dann zu viel davon hat? Das sind meine zwei Fragen. Zu der ersten Frage. Sowohl der amerikanische Staat als auch nachher die europäischen Staaten hatten zu der ersten Finanzkrise den praktischen Standpunkt, wenn deren Papiere in großem Maße nichts mehr wert sind, dann fehlt es ihnen an Geld, um das industrielle Kapital mit Kredit zu versorgen. Wenn die Entwertung ihres Finanzkapitals auch dazu führt, dass sie sich untereinander nichts mehr leihen, also der Interbankenverkehr nicht mehr funktioniert, dann gibt es dabei nur eine Rettung. Dann müssen wir Geld reinpumpen. Das heißt, sie haben die Bankenkrise als Problem fehlender Liquidität, fehlender Masse an verfügbarem, den Banken für ihre Geschäfte verfügbarem Geld. Jetzt ist Folgendes passiert. Sowohl die Amerikaner als auch die Europäer haben in kurzer Zeit, erstaunlich kurzer Zeit und zum Teil auch in Zusammenarbeit riesige Summen in das Bankkapital hineingepumpt. Auf verschiedene Weise, die habe ich angedeutet. Direkt reingepumpt, Papiere aufgekauft, Garantien für Schulden gegeben und so weiter und so fort. Jetzt hatten die Banken Liquidität. Ja und nun? Was passierte denn? Jetzt passierte erstmal nicht das, was die Staaten sich davon erhofft haben, dass nämlich mit der Verfügung über Liquidität das normale Geschäft wiedergeht. Was haben die Banken mit ihrer Liquidität gemacht? Sie haben die Schulden untereinander versucht zu bezahlen und haben aber die Kreditbedürfnisse des industriellen Kapitals mit spitzen Fingern angefasst. Weil sie wussten, inzwischen ist die Krise bei denen gelandet, vielleicht auch zum Teil durch Überakkumulation noch mit denen, von denen in Gang gesetzt. Denen jetzt so einfach Kredit zu geben, das geht gegen unsere Geschäftsüsancen. Das ist eine unsichere Angelegenheit. Also geben wir die Liquidität nicht weiter. Daraus ziehe ich den Schluss. Das Problem ist von den Staaten nur quantitativ, als fehlende Verfügung über Geld. Da müsste sich doch dann Wachstum einstellen, betrachtet worden. Und nicht als das, was es ist. Die Lage hat es nicht mehr erlaubt, aus Schulden Geld zu machen, die sich tatsächlich in Kapital, in neues Wachstum umgesetzt haben. Das ist die erste Sache. Das ist der erste Punkt. Deswegen habe ich so darauf insistiert. Der ganze Witz ist, das, was ich Symbiose zwischen Finanzkapital und Staat genannt habe, hängt daran, wie sich Schulden tatsächlich national und international als Kapital bewähren, als Wachstum bewähren. Und das ist eine Frage, die hängt nicht an der Masse des Geldes, dass es nicht an der Masse des Geldes hängt, lässt sich eben genau diesem Umstand entnehmen. Die Banken hatten dann keinen Mangel an Liquidität, aber einen Mangel an für sie lohnende Geschäftsgelegenheiten. Das ist das Erste. Die zweite Sache mit der Inflation. Man muss übrigens bedenken, dass genauso sehr wie in der Presse die Angst vor der Inflation an die Wand gemalt wird, die Angst vor der Deflation an die Wand gemalt wird. Ich will jetzt nicht erklären, was Inflation ist. Ich will bloß sagen, was der Kern der Sorge ist. Den Kern der Sorge habe ich eigentlich angesprochen, als ich ganz am Schluss die Überlegung des Finanzkapitals angesprochen habe, ob man nicht einen Teil des Kapitals aus dem Euroraum zurücktransferieren soll in den Dollarraum. Die Sorge, die sich dahinter verbirgt, heißt, in dem Maße, wie die europäischen Staatsschulden kritisch werden, ist das ein Zeichen dafür, dass mit der Währung, in der diese Staatsschulden denummeriert sind, selbst kein Geschäft mehr zu machen ist. Also muss man aus der Währung raus, egal in welcher Form die Währung jetzt existiert, ob als Staatsschulden, ob als Aktie und so weiter und so fort. Und das haben die Banken massenhaft gemacht. Und haben damit, das ist wieder die Abteilung Self-Fulfilling Prophecy, haben dafür gesorgt, dass der Euro zeitweilig gegenüber dem Dollar abgeschifft ist. Die Sorge, die dahinter steht, ist, wenn mein Kapital als Bank zu großen Teilen in Euro existiert, der Euro aber entwertet ist, heißt das, dann ist mein Kapital entwertet. Dann ist es nur noch 80% wert. Dann stehe ich im Verhältnis zu denjenigen Banken, die ihr Geld in Dollars haben oder in, was weiß ich, in Yen, schlechter da. Und dann haben sie es rausgezogen. Das ist die Sorge, die dahinter steckt. Die staatliche Sorge, Inflation, ist von der gar nicht so weit entfernt. Die heißt nämlich, wenn jetzt nicht nur die Staatsanleihen bezweifelt werden, die europäischen, sondern deren Währung bezweifelt wird, ja, dann ist natürlich der Zugriff des Finanzkapitals zu den Staatsanleihen aus einem doppelten Grunde mit Misstrauen bedacht. Erstens, weil die Staatsanleihen selber kritisch geworden sind und zweitens darüber, weil sie der Währung nicht mehr trauen. Das ist ein doppelter Zweifel. Nein, das reicht erstmal. Das mache ich erstmal Punkt an der Stelle. Reicht dir das erstmal? Ja, weil dann ist ja sozusagen meine Vermutung, dass es sozusagen an der Menge des Geldes, der im Umlauf ist, völlig erstmal auf der falschen Bahn. Der ist auf der falschen Bahn, ja. Ein Satz zur Inflation, das liegt nicht an der Menge des Geldes, sondern es liegt, wolltest du selber jetzt weitermachen? Nee. Derselbe Gedanke, den ich eigentlich in dem Teil 1 gemacht habe, deswegen hingen deine beiden Fragen auch hervorragend miteinander zusammen. So, es liegt daran, was wird eigentlich mit der Menge an Geld, das in der Gesellschaft als Kredit existiert, an Schulden existiert, gemacht? Die Entwertung hängt nicht an der Masse, sondern daran, dass aus dem Geld nicht das wird, wozu es da ist. Es soll sich vermehren. Deswegen gibt es Staaten, die haben riesige Inflationsraten, obwohl sie über relativ geringe Staatshaushalte und Verschuldungsraten verfügen. Und andere haben riesige Verschuldungsraten und relativ kleine Inflationsraten. Das sind halt die mit dem kapitalistischen Wachstum. Worum geht es immer nur? Es gibt zu dem Thema Inflation in dem Gegenstandpunkt Heft 1.10, in dem wir haben eine Viererserie über das Finanzkapital aufgelegt. Die vierte Abteilung kommt wahrscheinlich im nächsten Heft. Die dritte Abteilung hat sich vor allen Dingen mit Wertpapieren befasst. Und da gibt es einen Exkurs über Inflation. Da kann man das nochmal nachlesen. Kannst du dir aus dem Internet rausholen. So, ihr müsst einfach reden. Ich weiß nicht, da ganz hinten war auch noch was. Ja, ich wollte mal eben fragen, also ich habe den Eindruck, in den USA gibt es gerade nicht so ein Sparpaket, wie in Europa oder so Sparpakete oder dergleichen, sondern eher so sogar, dass dortige Ökonomen sagen, das wäre komplett falsch, ja. Diese Sparpakete. Ja. Und, ja. Was ist da der Unterschied zwischen hier und USA? Die Frage kann man gar nicht entscheiden. Weil die Debatte, die ich vorhin kurz angedeutet habe, geht folgendermaßen. Der eine Staat, der Deutsche vor allen Dingen, legt ein Riesensparpaket auf. Dann kommt der amerikanische Finanzminister und sagt, was macht ihr denn da für einen Quatsch? Ihr müsst in die Konjunktur investieren. Ihr müsst was fürs Wachstum tun. Hat er natürlich von seinem Standpunkt aus recht. Weil er will natürlich dafür sorgen, dass möglichst in Europa Wachstum läuft und die amerikanischen Kapitale hier weiterhin ein gut bestelltes Feld finden. Umgekehrt sagen die europäischen Staaten, die hierzulande Sparprogramme auflegen, was macht ihr denn für einen Quatsch? Riesenwachstumsausgaben macht ihr und verschuldet euch weiter. Merkt ihr nicht, dass ihr die Krise damit nur vorantreibt? Daraus ist ein Schluss zu ziehen. Beide Maßnahmen sind genauso richtig, wie sie falsch sind. Die Situation, in der sich die Staaten, die kapitalistischen Staaten befinden, ist gekennzeichnet durch den Widerspruch, dass sie einerseits etwas dafür tun müssen, dass das Wachstum vorangeht, das heißt also in Konjunktur investieren, auf der anderen Seite aber genau wissen, dass jede Investition in die Konjunktur bedeutet, dass sie ihre eigene Verschuldung vorantreiben und damit dem Finanzkapital neue Nahrung geben, gegen die Staatsanleihen zu spekulieren. Ich möchte kein Wirtschaftsminister sein und kein Finanzminister. Das ist aber ein immanenter Widerspruch der Lage. Und die Frage, was ist richtig, was ist falsch, stellt sich da nicht. Man kann sich die Frage stellen, ja, warum haben die Europäer, vor allen Dingen die Deutschen, jetzt ein Sparprogramm aufgelegt? Wenn man das jetzt betont, muss man gleich dazu sagen, naja, vorher haben sie sich ja riesenhaft verschuldet. Bei den Amerikanern ist es ja nicht so, dass die keine Sparprogramme aufgelegt haben. Die liegen aber schon ein bisschen zurück. Die haben bloß für sich jetzt gesagt, jetzt müssen wir was fürs Wachstum tun und wir können es uns leisten, weil gegenwärtig ja gerade der Dollar allseits beliebt ist, sogar ansteigt. Tja, so sind sie halt. Aber der Widerspruch ist dabei weder bei den Amerikanern weg, noch bei den Europäern weg. Sie machen immer beides und wissen, dass das eine zugleich die eine Maßnahme zugleich die andere Maßnahme konterkariert. Natürlich könnte jetzt mal irgendeiner von denen auf die Idee kommen und sagen, naja, dann schmeißen wir den ganzen Kapitalismus weg, aber leider machen sie das nicht. Ich weiß nicht die Reihenfolge, einigt euch da hinten. Okay, ja, also ich glaube, es lässt sich wahrscheinlich auch mit den Widersprüchen beantworten, aber so ein bisschen, also man hört ja auch immer wieder, der Euro ist eigentlich viel zu hoch bewertet oder war viel zu hoch bewertet und dass der Euro ein bisschen runtergeht, ist eigentlich ganz gut, weil sie dadurch mehr absetzen können auf dem Markt, wenn man für weniger Dollar wieder mehr Euro bekommt. Und dementsprechend das ja auch das Wachstum fördern könnte. Wer sagt das? Überleg dir mal, wessen Interesse dieser Standpunkt ist. Ja, ja, von irgendwelchen Leuten, die auf dem europäischen Absatzmarkt Sachen kaufen können. Von externen Kräften. Also es gibt immer den Standpunkt, der Euro ist zu hoch bewertet. Das ist schlecht für den Export. Ja, was sagen jetzt die Importeure? Die sagen, es ist doch klasse. Umgekehrt. Wenn man ein Urteil über die Währung haben will, muss man sich von dem Standpunkt der Fraktionen des nationalen Kapitals, die mehr Import und mehr Export sind, freimachen. Sonst kommt man nie raus. Es ist ja auch so, um es noch ein bisschen zu verkomplizieren, dass Exporteure immer zugleich Importeure sind. VW exportiert ganz viel und sehr viel importiert es aus Nicht-Euro-Ländern als, was weiß ich, Einzelteile oder sowas und so weiter und so fort. Man kommt dem Urteil über die Währung nie nah, wenn man sie nur vom Standpunkt vom interessierten Standpunkt des Exports und des Imports. Man muss schon gucken, was der Euro eigentlich als nationale oder als europäische Währung ist, die den gesamten Reichtum in Europa bewertet im Verhältnis zu anderen Währungen. Und nicht nur das, sondern natürlich auch in den Tresoren von Nationalbanken und Privatbanken als Wertaufbewahrung neben Dollar und anderen Devisen immer existiert. So. Und eine Währung, die jetzt runtergeht im Verhältnis zu anderen, das ist eine Währung völlig unabhängig von Import- und Exportinteressen. Die heißt zugleich, der gesamte Reichtum, der in Euro denominiert ist, ist weniger wert im Verhältnis zu. Und das ist der entscheidende Gesichtspunkt. Und danach orientieren sich dann die anderen, die privaten Finanzkapitalisten und die privaten industriellen Kapitalisten. Die haben es schon vorgezogen. Spanien, Portugal, Griechenland hat den UKAS gekriegt. Spanien, Portugal haben ganz erheblich, ganz rigorose, die Iren glaube ich auch. Bei den Franzosen weiß ich nicht genau, wie weit die haben schon was gemacht, aber wie weit die sind. Es gab bei den Franzosen auch immer noch einen kleinen Streit. Machen wir jetzt mehr Wachstum oder machen wir jetzt mehr Sparen? Aber mit Sicherheit ist es so, dass dass der Zweck der ganzen Sache, den ich vorhin benannt habe, wir müssen Vertrauen in unsere Hoheit und unseren Willen, unsere Fähigkeit, alles fürs Wachstum zu tun, dem Finanzkapital national, europäisch und international glaubwürdig vorführen. Und das machen wir, indem wir zeigen, wir tun alles fürs Wirtschaftswachstum und nichts für die konsumtiven Ausgaben der Leute. Da kommt niemand drum herum. In welchem Umfang sie das tun, ist eine andere Frage. Das Mann ist gut. Warum? Ich brauche keins. Auch nicht, du auch nicht. Sind wir schon zwei. Ja, ja. Nein, die Frage ist, die ist wichtig. Wirtschaftswachstum ist eine fast schon ideologische Zusammenfassung des Zwecks kapitalistischer Nationalökonomien und heißt nichts anderes als in dieser Ökonomie herrscht das Prinzip durch die Ausbeutung von Leuten mit einem Kapitalvorschuss einen Gewinn zu machen und das nicht nur in einzelnen privaten Betrieben, sondern so, dass sich alle als Wachstum der Nation beziffert, das möglichst in seiner Rate höher ist als die Wachstumsraten der konkurrierenden europäischen Länder. Daraus kann ich mehrere Schlüsse ziehen. Erstens, Wirtschaftswachstum als diese unschuldige Kategorie sagt uns, es kommt in dieser Ökonomie nicht darauf an, dass hierzulande in jedem industriellen Betrieb Gebrauchsgüter produziert werden. Stühle, Lampen, Pullis, Brillen und sonst was und Autos. Sondern die sind nur das Material für die Vermehrung eines Geldvorschusses als Kapital. Wirtschaftswachstum, muss man ja auch mal so sagen, Wirtschaftswachstum als Ziffern zusammengerechnet. Wir haben ein Wirtschaftswachstum von 1,9% oder von 5,2%. Geht nur, wenn alle kapitalistischen Betriebe in identischer Größe abrechnen, nämlich in Geldgrößen. Du kannst einen Betrieb, der Autos produziert, und einen Betrieb, der Pullover produziert, da kannst du die Erfolge nicht zusammenzählen. Geht gar nicht. Ne? Wie soll das gehen? Du kannst nur das zusammenzählen, was in identischer Größe, nämlich in Geldgröße, abgerechnet wird. Also diese unschuldige Kategorie Wirtschaftswachstum als oberstes Ziel nationaler Ökonomie und nationaler Wirtschaftspolitik steht dafür, es kommt nur auf die Vermehrung von Geld als Kapital an. Und jeder Gebrauchswert, der hierzulande irgendwo hergestellt wird, ist nur Mittel dafür und sonst nichts. Das ist die harmlose Kategorie Wirtschaftswachstum. Das ist der Inbegriff der Subsumption eines gesamten Landes nur unter dem Standpunkt, Geld soll sich als Kapital vermehren. Wirtschaftswachstum soll her, Wirtschaftswachstum soll her. Die Merkel sagt dann dazu, wegen der Arbeitsplätze. Wenn dies der Fall wäre, dann müsste man fragen, ja, wieso gibt es denn schon wieder so viele Arbeitslose? Oder immer noch so viele Arbeitslose? Die Argumentation heißt, liebe Leute, die ihr dafür arbeiten müsst fürs Wirtschaftswachstum, ich weiß sehr wohl, dass die Leistungen, die die Betriebe fürs Wirtschaftswachstum zu erbringen haben, immer heißen, dass sie aus euch möglichst viel rausholen. Was immer auch einschließt, dass große Teile von euch wegen Rationalisierung nicht mehr gebraucht werden. Aber nur, wenn das erfolgreich ist, das verspreche ich euch, kommen irgendwann die Zeiten, wo ihr auch wieder Arbeitsplätze kriegt. Das ist Volksverarschung oder wie du es nennen willst. Hat das ein bisschen was zu deiner prinzipiellen Frage beigetragen? Genau, weil ich mich immer gefragt habe, was fange ich mit Wirtschaftswachstum an? Also, ja, du gar nichts. Ja, genau, das war meine Frage. Deswegen, weil immer gesagt, das ist so wichtig für Deutschland, Wirtschaftswachstum. Ich habe immer gefragt, was habe ich denn davon? Ja. Aber da ist ja an deinem Wenn ich davon nichts habe, ist es okay. Ja. Ja, das muss man aber auch sagen. Ich habe davon nichts. Ne? Aber was ist denn, was würde denn Leuten passieren, wenn plötzlich jemand, also wenn plötzlich die Regierung sagen würde, wir wollen kein Wirtschaftswachstum mehr haben, das ist nicht mehr unser Ziel. Was sind denn Alternativen dazu? Ich habe mit Fragen, die anfangen mit, was würde sein, wenn, deswegen immer ein Problem, weil sie sich eine Lage vorstellen, die man vielleicht gut finden würde, die aber gar nicht der Realität entspricht. Deswegen sage ich, ach, wenn wir uns schon was ausdenken, was wir gut finden, warum denn eigentlich so bescheiden? Dann denke ich mir gleich aus, also es gibt den ganzen Laden hier nicht mehr, es gibt kein Privateigentum an Produktions... Was wäre denn dann? Also das ist das Komische an solchen Fragen. Warum denken die Regierungen, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen? Das ist fast eine tautologische Antwort. Weil sie der Auffassung sind, diese Sorte Ökonomie tut Deutschland und Deutschlands Ansprüchen in der Welt am besten. Das denken Sie ja immer, oder? Ja. Gut, dann mache ich noch einen Satz dazu. Ich fange anders an. Die Frage, warum sind Sie für das, was Sie wollen? Ist ein bisschen schwierig, weil sie immer unterstellt, und deswegen ist deine zweite Frage eigentlich nur die gemogelte Variante deiner ersten Frage, unterstellt, sie könnten eigentlich auch was anderes wollen. Sie haben sich entschieden. Kapitalismus, das nennen sie Marktwirtschaft, ist das Beste für Deutschland und das Beste für die Leute. Das ist ihre Entscheidung. Und da muss man gar nicht so viel mehr zu sagen. Die Frage, die sich da anstellt, ist, ja, sehen Sie denn nicht, dass große Teile Ihres Volkes darüber ziemlich verarmt werden? Die Frage müsste man stellen. Da muss man die Antwort geben, die heißt, natürlich sehen Sie das. Natürlich sehen Sie das. Und Sie sagen, ja, so funktioniert der Kapitalismus. Ne? Agenda 2010. Was war denn der Witz von Agenda 2010? Wir brauchen einen Niedriglohnsektor, wir brauchen eine Reform des Sozialstaats, damit der Standort konkurrenzfähig wird gegenüber den anderen kapitalistischen Nationen in Europa und woanders. Die sind dafür, die finden es in Ordnung. Und mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, das habe ich mir gedacht. Also das war so mein Problem, dass ich habe, Wirtschaft ist nicht mein Thema, und mir war irgendwie immer klar, das bringt nicht so viel Wachstum. Dann denke ich, es gibt doch Menschen hier im Land. Ja. Also nochmal, ja, noch mal eben den einen Gedanken. Also ich würde die Frage so stellen, was machen Sie da eigentlich? Und was habe ich dagegen? Und was führe ich dagegen an Argumenten ins Feld, nicht gegenüber Schäuble und Merkel, sondern gegenüber den Leuten, die, jetzt sind wir wieder bei deinem Punkt, die nichts davon haben und es sich trotzdem gefallen lassen. Aber die da oben sind mir ziemlich wurscht. Und deine Frage unterstellt wirklich immer, eigentlich müssten sie doch was anderes machen können wollen. Nein, wollen Sie nicht. Das machen Sie, und dafür sind Sie ins Amt gewählt worden. Da reißen Sie sich drum, Wirtschaftsminister, Finanzminister, Ausbildungsminister und sonst was zu werden. Also das ist das Problem. Ne? Ich will ja nicht böse werden. Wenn ich jetzt böse werden würde, dann würde ich sagen, deine Frage lebt davon, dass doch die hiesige nationale Führung so bös gar nicht sein kann. Hast du nicht gedacht? Dann überleg dir, ob nicht der Logik deiner Frage, so hast du es nicht gedacht, aber der Logik deiner Frage so etwas zugrunde liegt. In immer die Möglichkeit eines ganz anderen, viel besseren, wenn nicht sogar entgegengesetzten Handelns zu unterstellen. Die Möglichkeit davon. Nein, das machen sie. Was tun sie da? Was habe ich dagegen? Wie mobilisiere ich meinen Kopf und was ich sonst noch habe im Dagegensein? Wenn jetzt jemand sagt, ich wähle die und die Partei, weil die versprechen Wirtschaftswachstum, dann antworte ich dieser Person, was? Entschuldige, kannst du bitte nochmal sagen? Wenn mir jemand erzählt, ich wähle die und die Partei, weil die wollen, die versprechen Wirtschaftswachstum, was sage ich dann dieser Person, warum dieser Person egal sein? Ja, da kannst du dir zum Beispiel sagen, was wir jetzt gerade über Wirtschaftswachstum erklärt haben. Überleg mal, was du für ein Wirtschaftswachstum hast. Ich glaube nein. Nicht nur nichts, du hast aber einen Schaden davon. Ja. Na, stell dir vor, das ist ein Hartz-IVler oder das ist ein Mensch, der Arbeit hat, aber vielleicht sogar Sorge hat, ob er im nächsten Jahr noch seinen Arbeitsplatz hat. Das hat er von Hartz IV. Die lebenslange Sorge darum, ob er überhaupt seinen Verdienst weiterkriegt. Dabei habe ich jetzt noch gar nicht von der Höhe seines Verdienstes geredet. Das ist notwendig in einer Gesellschaft, in der die gesamte Ökonomie nur diesem einen Gesetz folgt, aus Geld mehr Geld zu machen, im industriellen und im Finanzkapital. Dann muss so mit den Leuten umgegangen werden. Ich weiß jetzt, was die Leute denn darauf antworten. Ich habe ja lange genug mit solchen Leuten diskutiert. Dann bist du in 5 Minuten beim Menschenbild, aber das ist wieder was anderes. Also wenn man wegkommt von dem Gedanken des Wirtschaftswachstums und wenn quasi rein theoretisch die Regierungen sich auch von diesem Gedanken entfernen würden, hieße das ja auch, dass ihnen quasi eine extrem momentan sehr wichtige Finanzierungsgrundlage wegbrechen würde. Nein, das hieß viel mehr. Das hieße, dass wir in der Regierung lauter Revolutionäre hätten. Ja, na klar. Ja, was heißt hier na klar? Gegen Wirtschaftswachstum heißt, ich kündige dieses Prinzip dieser Ökonomie auf. Genau, aber Frage, die sich direkt für mich daran anschließt, was sind denn alternative Modelle? Was denn für, wozu? Na, irgendwoher braucht der Staat ja Geld. Das ist mir noch wurscht. Dankeschön. Ich bin doch nicht der Staat. Nee, ja klar, aber wir kippen überhaupt keine Finanzierungsgrundlage. Auch im Kopf kippen wir sie nicht. Wir kritisieren oder wir erklären gerade, was für Schweinereien da im Augenblick ablaufen und was man daraus über den Kapitalismus lernen kann. Aber, Frage. Trotzdem, rein theoretisch, diese Finanzierungsgrundlage würde wegbrechen. Ja. Wie hieße das? Ohne diese Finanzierungsgrundlage gibt es kein anderes Modell, dann braucht man auch keinen Staat mehr und keinen Staat mehr, der überhaupt noch irgendwas finanziert. Oder es gibt irgendeine Art von Modell, die funktioniert, wo der Staat auf andere Art und Weise mit Geldern oder sonstigen in den Erstens, weil ich weiß, was der Staat mit dem Geld, was er per Steuern und Staatsverschuldung einnimmt, macht. Und weil mir keine einzige Ausgabe, die er mit diesem Geld tätigt, gefällt, sondern weil sie alle mir überhaupt nicht gefallen, weil sie alle diesem einen Zweck dienen, ist es meine Sorge nicht, wie er an Geld rankommt. Punkt 1. Jetzt das Ganze als theoretische Frage. Was für Alternativen hat der Staat, der kapitalistische Staat, nicht ich und du, wenn tatsächlich so etwas wie Staatsbankrott vor der Haustür steht und er über Verschuldung und weil das Wachstum auch nicht entsprechend läuft, auch über Steuern nicht mehr an seinen Haushalt kommt? Das meine ich aber gar nicht. Ich meine wirklich einen Wandel in der Denkweise. Denkweise, also eine Entfernung von der Denkweise, Wirtschaftswachstum ist das Credo unseres Daseins. Die Frage ist, wie kommt der Staat an Geld? Also kann der Staat zum Beispiel nur von Steuern leben? Ich habe doch gerade erklärt, warum er gerade beschlossen hat, dass das überhaupt seinem Laden, seinem Land ganz schlecht täte, wenn er das Haushaltsvolumen auf Steuern reduzieren würde. Dass er umgekehrt sagt, vielleicht noch ein Gedanke zu dem Verhältnis von Steuern und Staatsschulden, den ich noch nicht genannt habe, dass er sogar umgekehrt sagt, je mehr Steuern das Wachstum hergibt, desto größer ist meine Freiheit in Sachen Staatsverschuldung. Weil dann reißen sie mir die Papiere aus der Hand, weil sie gerade in den steigenden Steuereinnahmen den Indikator sehen, dafür, dass ich meinen Laden gut im Griff habe und dass der gut für Wachstum sorgt. So denken die. Die können gar nicht genug an Haushaltsgeldern rankommen auf dieser doppelte Tour. Und deswegen ist, was sie damit anstellen, das ist ja auch klar. Nein, du könntest. Nein, ich will dir nicht. Ich will deinem Gedanken nicht auch noch Nahrung geben. Ich hatte in der Uni irgendwie Wirtschaftsgeschichte und da war das Thema Wirtschaftswachstum in Deutschland und China. Und da war das Argument, dass. Also ich habe auch am Anfang der Vorlesung gefragt, wozu Wirtschaftswachstum, was hat das für einen Sinn? Dann haben die gesagt, also die Kindersterblichkeit ist halt gesunken, die Ernteerträge sind gestiegen und das halt ganz viele positive Vorteile hat, neben diesen negativen Sachen. Und ich denke, also wahrscheinlich hat der Kapitalismus auch gute Sachen, also dass wir jetzt so einigermaßen gutes Gesundheitssystem aufgebaut haben, was vielleicht abgebaut wird langsam, aber also ja, was Frage denn? Ist, wie kann man dagegen argumentieren? So, oder stimmt das? Also mir wird erstmal einfallen, dass du von den ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, auch wieder gar nichts hast oder dass die Masse der Leute davon gar nichts haben. Also selbst wenn Ernten steigen, heißt das noch nicht, dass die Hunger haben, damit versorgt werden. Dass es ein Gesundheitssystem gibt, heißt doch nicht, dass du, wenn du krank bist, irgendwie die passende Versorgung davon kriegst. Also, dass da irgendwo sich was entwickelt hat oder mehr geworden ist, heißt ja gar nicht, dass die Masse der Leute richtig was davon abkriegt. Also dieses, wenn man sagt, das wäre irgendwie gut, mehr Ernten, mehr Gesundheitssystem, ist auch wieder die Frage, für wen. Also ja, das habe ich mir auch gefragt, wie ist die Verteilung so bei den ganzen Zahlen und so, und dann habe ich gesagt, naja, das ist jetzt das Ganze nochmal bloß durch die marxistische Brille gesehen irgendwie. Ja, siehst du, ne? Das ist hochinteressant. Jetzt, wo das Argument nicht hilft, hat man eine Schublade. Und da packt man nicht in eine Schublade rein. Nur weil du mit einer Antwort nicht zufrieden bist. So geht bürgerliche Wissenschaft. So geht bürgerliche Wissenschaft. Ich weiß, wovon ich rede. Aber ich will zu den drei Sachen auch noch mal was anderes sagen. Also sozusagen Argumentationshilfen im Anschluss an das, was sie gesagt hat. Du hast dich ja vor allen Dingen auf die Ernten bezogen, ne? Auf das zweite Argument von ihm, Ernte. Ja, in der Tat. Die Ernten steigen. Die Ernten steigen sogar so sehr, dass es Butterseen gibt und Milchseen gibt und Butterberge gibt. Dass den Bauern Prämien gegeben werden muss, damit sie keinen Weizen mehr anbauen und sowas. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Na, das muss man da sagen. Das heißt, die produzieren eine Produktivität, die gemessen an kapitalistischen Maßstäben eine Überproduktivität ist. Sprich, so viel, dass es sich gar nicht mehr in Geld verwandeln lässt. Auf die Idee, dann diese Berge an die Leute zu verteilen, kommt kein Mensch. So, das nochmal dazu, als Ergänzung zu Ihrem Argument. Kindersterblichkeit. Da würden mir zwei Sachen zu einfallen. Das soll ein Argument für diese Wirtschaft, für diese Wirtschaftsordnung sein, dass sie es geschafft hat, das massenhafte Sterben von Kindern zurückzuschrauben. Das soll ein Argument dafür sein. Ist das nicht so etwas wie das Allerelementarste, eine Gesellschaft einzurichten, wo die Menschen nicht gleich krepieren? Entweder weil es an Hygiene mangelt oder weil sie in der Arbeit gleich kaputt gemacht werden. Manchester-Kapitalismus. Also würde ich erstmal richtig moralisch auf die Kacke hauen und sagen, was soll denn das für ein Argument sein? Zweites Argument zur Kindersterblichkeit. Naja, wenn man einen Kapitalismus hat, der darauf basiert, dass man massenhaft Leute zur Verfügung haben muss, die für das Kapital bereitstehen und ihre Arbeitskraft verkaufen, und dass es sich dabei natürlich auch gut anlässt, wenn man eine große Reserve hat, die nur darauf wartet, Arbeitsplätze zu übernehmen, von denen andere runtergeschmissen werden, dann führt das dazu, dass man darüber den Lohn drücken kann. Das heißt, Kindersterblichkeit ist auch immer eine Abteilung kapitalistischer Bevölkerungspolitik. Wir brauchen eine Ressource. Wir brauchen eine nationale Arbeitsressource. Und die kann gar nicht groß genug sein. Dass sie dann manchmal zu groß wird, wie gerade jetzt, bringt Probleme mit sich, die man dann an Hartz IV und so weiter ablesen kann. Dritte Abteilung, Gesundheitssystem. Da würde ich dein Argument auch noch um ein anderes ergänzen. Naja, klar, ein Gesundheitssystem ist schon nötig, wenn man Leute nötigt, bis zum 65. Lebensjahr zu arbeiten, obwohl die Arbeitskraft dort, wo sie eingesetzt wird, systematisch ruiniert wird. Auch so würde ich mal argumentieren. Da wirst du natürlich wieder als Marxist beschimpft, kann ich dir gleich sagen. Aber dann frag doch deinen Professor mal, was denn das für ein Argument sein soll. Dass er dir ein Etikett aufpappt. Ja, das war ein anderer Student. Ja, das ist dasselbe. Der Professor hat es gedacht, der war höflich. Der Student hat es gesagt. Aber du hast ja, Entschuldigung, bitte. Du hast so viel von Banken gesprochen. Also es gibt ja so Notenbanken, Staatsbanken, EZB und sonst was für Banken. Welche davon sind staatlich und welche davon privat? Also manchmal gibt es eigentlich viele in der Begriff. Oder eine AG kann ja nicht. Hierzulande verhält es sich so, dass es eine Zentralbank gibt, beziehungsweise nach der Gründung der Europäischen Union eine europäische Zentralbank, die verfolgt staatliche Ziele. Staatliche Ziele mit Geldpolitik. In den normalen Zeiten, das war das Argument hier von ihm, in den normalen Zeiten gilt sie als die Einrichtung, die dafür zu sorgen hat, dass die Versorgung der Gesellschaft mit Geld, das aus ihren Notenbanken kommt, aus ihren Notenpressen kommt, den Kriterien von Wachstum, Inflation, dessen, was das Finanzkapital braucht, entspricht. Da müssen Sie verschiedene Indikatoren zusammenführen. Das ist ein staatliches Interesse. Die Versorgung der Gesellschaft mit Geld, es geht übrigens auch, Versorgung der Gesellschaft mit Geld, sodass die Versorgung tatsächlich nützlich ist fürs Wachstum und nicht schädlich ist fürs Wachstum. Die Versorgung der Gesellschaft mit Geld geht nicht so, dass sie sagt, so am Montag könnt ihr euch alle da Geld abholen, sondern die Versorgung der Gesellschaft mit Geld geht so, dass sie die Privatbanken einlädt, sich über die Zentralbanken dadurch mit Geld zu versorgen, dass sie sich bei ihr durch die Hinterlegung von allen möglichen Wertpapieren, Schulden und so weiter, wie habe ich den Satz angefangen, versichert. Auf diese Art und Weise kriegen die Privatbanken das staatliche Geld, Euros, das dann ihr Geschäft in der Euro-Währung ausmacht. Das geht auch nicht so, dass sie dann mit dem Koffer ankommen, sondern da kriegen sie Konten eingeräumt in der Höhe der hinterlegten Schuldtitel, Wertpapiere und so weiter und so fort. Und dieser Mechanismus wird von den Zentralbanken, nationalen oder europäischen, wurde bislang danach gesteuert, wie jeweils das Geld, das nationale Geld im internationalen Vergleich auf den Geldmärkten bewertet wurde. Aber diese Zeiten sind ein bisschen vorbei. Jetzt sind die auch nur noch, das war ja Ihre erste Frage, nur noch mit Rettungsaktionen befasst. Daneben sieht sich der Staat manchmal genötigt, Privatbanken, die er halten will, weil er meint, wenn die kaputt geht, zieht das so große Kreise, dass viel mehr kaputt geht als eine einzelne Bank, zu übernehmen. Die IKB zum Beispiel ist verstaatlicht. In England sind zwei Banken verstaatlicht. In Amerika hat der Staat sich das Verfügungsrecht über bestimmte Abteilungen der Bankgeschäfte inzwischen gesichert. Da kann man sagen, da ist sowas Halbstaatliches, wenigstens während der Krise unterwegs. Also da kennt er auch nichts, je nach der Situation, die er national einschätzt. Und die dritte Abteilung ist, das habe ich am Anfang einmal in einem Nebensatz angedeutet, naja, es gibt auch Situationen, wo er von sich aus gerade umgekehrt Banken dicht macht und sagt, deren Geschäftspolitik gehört sich nicht, geht nicht, will ich nicht, setzt sich aus nationalen Gründen. New Deal zum Beispiel, der Roosevelt, der Bank Holiday, das war so eine Geschichte. Gesagt, ein halbes Jahr oder ein paar Wochen alles dicht machen. Daraus ist ein Schluss zu ziehen. Der ist vielleicht nochmal wichtig. Natürlich behält der Staat in Sachen Geld die Hoheit. Und diese Hoheit erstreckt sich auch auf das Finanzkapital. Es gibt keine finanzkapitalistische Transaktion, die nicht mit Recht abgesichert sein muss, vom Recht her abgesichert sein muss. Da müsst ihr euch nur mal die Bankengesetzgebung angucken. Das sind solche Schwarten. Da ist jeder einzelne Schritt der Bank, der ist genau formuliert, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Gegenwärtig wird da ein bisschen mehr gemacht, dass gesagt wird, wir müssen noch mehr auf die aufpassen. Neue Vorschriften machen und so weiter. Vielleicht an der Stelle, wenn das von Interesse ist, dieser Bankenstresstest, der jetzt gestern veröffentlicht worden ist, wo die deutschen Banken so hervorragend abgeschnitten haben. Eine staatliche Sache. Das ist eine Unterabteilung der europäischen Bankenaufsicht, die das gemacht hat. Staatsabteilung, das waren nicht die Ackermänner. Die haben einen europäischen Beschluss umgesetzt, der hieß, wie kann das internationale Finanzkapital wieder Vertrauen in das europäische Finanzkapital gewinnen? Und wie können die europäischen Finanzkapitalisten untereinander wieder mehr Vertrauen zueinander gewinnen? Sodass der Interbankenverkehr, dass sich wechselseitige Leihen von Geld wieder so schön funktioniert wie vor 2007. Und da haben sie gesagt, da müssen wir die Banken auffordern, sich freiwillig einem Test zu unterziehen, der klärt, ob sie das Vertrauen verdienen oder nicht. Das ist natürlich eine saublöde Sache. Wenn die Absicht dieses europäischen Gremiums darin besteht, mit so einem Stresstest den Nachweis zu bringen, dass die europäischen Banken das Vertrauen des internationalen Finanzkapitals verdienen, dann werden sie natürlich keinen Stresstest entwickeln, bei dem alle europäischen Banken durchfallen, sondern werden sie einen Stresstest entwickeln, der genau das hervorbringt, was jetzt rausgekommen ist. Deswegen gibt es auch, ich habe den Artikel gerade hier, in der Welt einen Kommentar, der sagt, alles Schwindel. Sollte da von vornherein gar nichts rauskommen. Und ich habe vorhin angedeutet, in der Süddeutschen steht das Gegenteil. Ja, was ist denn nun richtig? Was ist denn nun richtig? Beides ist richtig und beides ist falsch. Ist meine Auffassung. Die Leute, die Kommentatoren, die sagen, das ist alles Schmu, können dafür Argumente bringen, indem sie sich den Stresstest selber vornehmen. Ich nenne mal ein Argument, das müsste jetzt vielleicht deutlich werden oder verstanden werden auf Grundlage des Vortrages. Im Stresstest sind verschiedene Szenarien den Banken vorgelegt worden und auf die mussten sie reagieren. Eins dieser Szenarien war, die Staatsanleihen gehen in ihrem Wert noch weiter runter, gestuft. Griechenland Abwertung 24%, deutsche Staatsanleihen Abwertung 4% und so weiter. Und wie reagieren die Banken darauf, haben sie dann die Banken gefragt. Die mussten das denn sagen. Das Blöde ist nur, dass die in dem Stresstest gesagt haben, wir bewerten aber jetzt nur die Staatsanleihen im Portfolio der Banken, die zum Verkauf anbieten. Die nicht zum Verkauf anbieten, die sie bloß als Sicherheiten in ihren Tresoren haben, die bewerten wir gar nicht. Sodass jetzt rausgekommen ist, eine unsinnige Geschichte. Ein Teil der Bankaktien, ein Teil der Staatspapiere sind entwertet worden im Spiel und andere nicht. Das geht aber gar nicht. Entweder sind alle oder keine. Auf diese Art und Weise konnten die immer den Nachweis führen, ja, wir haben genug Eigenkapital. Und ein Großteil des Eigenkapitals bestand gerade aus den Staatsanleihen, die der Stresstest aus der Entwertung rausgeholt hat. Das ist in der Tat ein Schwindel. Kann man sagen, stimmt, hat er recht, der Mensch hier, wenn er sowas behauptet, ich weiß nicht genau. Die andere Seite sagt, ja, aber es ist doch rausgekommen, von den untersuchten 91 Banken haben bis auf 9 alle bestanden. Die verfügen über so viel Eigenkapital, dass sie solche Stresssituationen bestehen können. Hat er recht? Das ist rausgekommen. Kann man ja schwarz auf weiß nachlesen. Ja, was ist denn nun die Wahrheit über die ganze Sache? Ich wage eine These. Die These heißt, wer sich zur Beurteilung dieses Verfahrens auf die einzelnen Kriterien des Stresstests einlässt, liegt schon daneben. Wichtig an der ganzen Sache ist, dass sich eine europäische, staatliche, also supranationale, politische Abteilung zur Aufgabe gesetzt hat. Wir wollen dafür sorgen, dass das europäische Finanzkapital wieder Vertrauen genießt. Allein dieser Beschluss Völlig unabhängig davon, welche Kriterien jetzt angewandt worden sind und wie es ausgegangen ist. Allein dieser Beschluss steht schon mal dafür, dass die europäischen Nationalstaaten sagen, wir kümmern uns in Zukunft darum, dass die Banken in einer Form sind oder ausgerüstet sind, sodass sie unter Umständen nicht mehr so wie früher unkontrolliert in den Orkus abstürzen können. Da wird jetzt eigentlich weniger beurteilt die Vertrauenswürdigkeit des Finanzkapitals, sondern eigentlich wird viel mehr beurteilt die Vertrauenswürdigkeit der europäischen Einrichtungen, die diesen Vertrauenstest inszeniert haben und damit zum Besten gegeben haben, wir kümmern uns drum. Was daraus wird, weiß man auch nicht.